Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For our life in Christ. Für unser Leben in Christus. And we pray that you would continue to anoint this service. Und wir beten, dass du fortfährst, diesen Gottesdienst zu salben. As we pray for people tonight. Während wir beten für Menschen heute as Abend. As we celebrate the body and blood. Während wir den Leib und das Blut feiern. Your body and blood. Dein Blut und dein Leib. And we pray that you would testify to it. Und wir beten, dass du dich bezeugst. By a special manifestation of your strength. Dadurch, durch einen besonderen Beweis deiner Macht und Gegenwart. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. We've been talking about worship. Wir haben über Anbetung gesprochen and how we have five purposes. Und wie es fünf Absichten gibt. And if you look to the beamer, und wenn ihr auf den you will see me, but auf die Leinwand schaut, da seht ihr mich jetzt. You. There we go. We're talking about the purpose of God. Es geht um die Bestimmung Gottes. God has five purposes for us. Gott hat fünf Bestimmungen für uns. And this is our fourth message on the first purpose. Und das ist unsere vierte Botschaft über die erste Bestimmung. And we know that we've been talking about how worship is the desire to be in conscious harmony with God. Und wir wissen, dass die Anbetung das Verlangen ist, mit Gott in bewusster Harmonie zu sein. I use the word desire. Ich benutze das Wort Verlangen. Because there's many people who desire it, but are not in conscious harmony with God. Weil es viele Menschen gibt, die das gerne hätten, aber nicht in bewusster Harmonie mit Gott sind. All forms of worship around the world. Es gibt verschiedene Formen der Anbetung auf der Welt. But who is in conscious harmony with God. Aber wer ist in bewusster Harmonie mit Gott? The heart of worship is Jesus Christ crucified. Das Herz der Anbetung ist der gekreuzigte Jesus Christus. Buried and raised from the dead. Begraben und von den Toten auferweckt. I brought a few slides from the movie The Passion of the Christ. Ich habe ein paar Dias von dem Film Die Passion Christi. And as we look at these slides, und wenn wir die uns anschauen, we get a good idea of the historic Christ. Bekommen wir eine gute Vorstellung vom historischen Christus, who was beaten, der geschlagen wurde. The Bible says beyond human recognition. Die Bibel sagt so, dass man ihn nicht wiedererkennen konnte. He carried a cross, er hat das Kreuz getragen, up a street called the Via della Rosa. Die Via Dolorosa entlang, diese Straße. He was scourged, er wurde gegeißelt, he was mocked, und verspottet. He was spit upon. Man hat ihn bespuckt. And he did this for us. Und er hat das für uns gemacht. So that we could have true worship. Damit wir wahre Anbetung haben könnten. The day is coming, the Lord said, when my Father. Der Herr sagt, es kommt der Tag, wo mein Vater will have true worshipers. Wahre Anbeter haben wird. And those are people who can come into the presence of God. Und das sind Menschen, die in die Gegenwart Gottes kommen können. And be comfortable. Und sich dort wohlfühlen. Because they know they are cleansed through the sacrifice of Jesus. Weil sie wissen, dass sie durch das Opfer von Jesus gereinigt worden sind. As we look at these photos, wenn wir uns diese Fotos anschauen, the crown of thorns, die Dornenkrone, the beaten face, das zerschlagene Gesicht. The Bible says that because of the joy that was set before him, he endured the cross. Die Bibel sagt, um der Freude willen, die vor ihm lag, hat er das Kreuz erduldet. That joy was us worshiping in the presence of God. Jene Freude war, dass wir in der Gegenwart Gottes anbeten würden. The nails through the hands and the feet. Die Nägel durch die Hände und Füße. And Christ hanging on a cross. Und Christus, der am Kreuz hängt, butchered, geschlachtet, unrecognizable, nicht wiederzuerkennen. And as it's been said before, und wie es schon oft gesagt wurde, it wasn't the nails that held him to the cross. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten. It was his love. Es war seine Liebe. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. I'd like you to turn to Luke chapter 1 with me. Ich möchte mit euch zu Lukas 1 gehen. Our theme tonight is this. Unser Thema heute Abend, worshiping God for what he does, ist Gott anzubeten für das, was er macht. Last week we talked about worshiping God for who he is. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Gott anzubeten für das, wer er ist. And bowing the knee. Und das Knie zu beugen. Tonight worshiping God for what he does. Heute Abend Gott anzubeten für das, was er macht. And lifting our hands. Und unsere Hände heben. In appreciation. Aus Wertschätzung. We've talked about this Greek word latrevo. Wir haben über das griechische Wort latrevo gesprochen. To express to God my deepest appreciation for all he does. Meine größte Wertschätzung für Gott ausdrücken in Bezug auf alles, was er gemacht hat. Luke chapter 1. Lukas 1. Later on in the message we're going to have someone come forward. Später während der Botschaft wird jemand nach vorn kommen. And share a testimony about what God did in their life. Und ein Zeugnis geben darüber, was Gott in demjenigen in seinem Leben gemacht hat. The strength of our church. Die Stärke unserer Gemeinde. Is that we have real stories. Ist, dass wir wirkliche Geschichten haben. About what God is doing. In our midst. Darüber, was Gott in unserer Mitte tut. Tonight you'll hear one of them. Und heute Abend werdet ihr eine von denen hören. In Luke chapter 1. In Lukas Kapitel 1. Starting with verse 45. Vers 54. This is Elizabeth speaking to Mary. Das ist die Elisabeth, die zu Maria spricht. The angel Gabriel has already appeared to Mary and given her the good news. Der Engel Gabriel ist der Maria schon erschienen und hat ihr die gute Botschaft gesagt. Elizabeth is pregnant also. Elisabeth ist auch schwanger. And she says these words to Mary. Und sie sagt der Maria diese Worte. Blessed is she who believed. Und glückselig die geglaubt hat. How many of us will have those words spoken of us? Wie viele von uns werden diese Worte zu uns gesprochen hören? Blessed is Rike. Gesegnet ist Rike. Because she believed. Weil sie geglaubt hat. She believed what? Was hat sie geglaubt? That there would be a fulfillment. Denn es wird zur Erfüllung kommen. Of what had been spoken to her by the Lord. Was von dem Herrn zu ihr geredet ist. This is worship. Das ist Anbetung. To believe. Glauben. To believe God's word. Gottes Wort zu glauben. God wants to do things tonight. Gott möchte heute Abend Dinge tun. God wants to believe. Gott möchte, dass wir glauben. The things that he's promised he will do. Was er verheißen hat, was er tun wird. God has never guaranteed us. Gott hat uns keine Garantie gegeben. That he would heal us physically. Dass er uns körperlich heilen wird. In this world. Auf dieser Welt. That healing is coming. Diese Heilung kommt in Romans 8. In Römer 8. And all of creation groans for that day. Und die ganze Schöpfung sehnt sich nach diesem Tag. God is not under obligation. Gott ist unter keinem Zugzwang. But he still does it. Aber er macht es trotzdem. But he's not obligated. Aber er muss es nicht. But he still does it. Aber er macht es trotzdem. There's a lot of things that God is obligated to. Zu vielem ist Gott verpflichtet. We pray for peace and God will give us peace. Wenn wir für Frieden beten, gibt uns Gott Frieden. We pray for wisdom, God will give us wisdom. Wenn wir um Weisheit beten, gibt er uns Weisheit. We pray for salvation, God will give us salvation. Wenn wir um Errettung bitten, gibt er uns Errettung. God wants to heal people tonight in many ways. Gott möchte heute Abend Menschen auf viele Weisen heilen. Emotionally, gefühlsmäßig, physically, körperlich, spiritually, geistlich. Politisch. There are people here. Es gibt hier Leute. In this room, possibly tonight. Vielleicht heute Abend in diesem Raum. You can switch that away. Ihr könnt es wegtun. There are people in this room tonight. Es gibt heute Abend Leute in diesem Raum. Who would give a finger? Die einen Finger geben maybe würden. Maybe an arm. Vielleicht sogar einen Arm. For the passport that most of us have in this room. Für den Reisepass, den die meisten von uns in diesem Raum haben. They are in a crisis. Sie sind in einer Krise. They are refugees. Sie sind Flüchtlinge. They are coming out of a crisis situation in their country. Sie kommen aus einer Krisensituation in ihrem Land. I met a man who comes to church on Sunday morning. Ich habe einen Mann getroffen, der sonntagmorgens hier zur Gemeinde kommt. He's a refugee. Er ist ein Flüchtling. He works in a Chinese restaurant right now. Er arbeitet gerade in einem chinesischen Restaurant. He works for about 30 cents an hour. Er arbeitet für 30 Cent pro Stunde. That means he's paid 5 euro for 12 hours of work. Das heißt, er kriegt 5 Euro für 12 Stunden Arbeit pro Tag. How would you like to do that? Würdet ihr das gern machen? There's a lot of situations in this room. Es gibt viele Situationen in diesem Raum. God wants to work. Mit denen Gott arbeiten möchte. Blessed is Mary because she believed. Gesegnet ist die Maria, weil sie geglaubt hat. That there would be a fulfillment of what the Lord spoke. Dass es eine Erfüllung dessen gibt, was der Herr gesprochen hat. We all have physical ailments. Wir alle haben körperliche Gebrechen. I think I could name 3 that I have. Ich glaube, ich kann schon 3 gleich nennen. God has taught me many things through these things. Gott hat mir durch diese Dinge sehr viel gelehrt. God has slowed me down. Er hat mich langsamer gemacht. And God has made me appreciate many things more. Und mich dazu gebracht, dass ich vieles mehr wertschätze. And he's also helped me to identify with other people. Und er hat mir auch geholfen, mich mehr mit anderen zu identifizieren. Mary responds to Elizabeth. Und Maria sprach: My soul exalts the Lord. Als Antwort zu Elisabeth: Meine Seele erhebt den Herrn. And my spirit has rejoiced in God my Savior. Und mein Geist hat frohlockt in Gott meinem Heiland. For he has had regard for the humble state of his bondslave. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. That's amazing tonight. Das ist erstaunlich heute Abend. God has regard for humble circumstances. Gott blickt auf die niedrigen Zustände. For behold, from this time on, all generations will count me blessed. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. God wants to do something for all of us. Gott möchte etwas tun für uns alle. He wants every single one of us to have a story for every generation to hear. Er möchte, dass jeder einzelne von uns eine Geschichte hat, von der jede Generation hören wird. When we sit someday with Abraham, wenn wir eines Tages mit Abraham zusammensitzen and Abraham werden, says, "What's your story?" Und er sagen wird, oh, was ist deine Geschichte? I have a good story. Ah, ich habe eine gute. A really good one. Eine sehr gute. Well, I was living in Vienna. Ich habe in Wien gelebt. You know, around the time of the year 2000. So um das Jahr 2000 herum. And I never believed it would happen to me. Und ich habe nie geglaubt, dass es mir passieren wird. But it did. Aber es ist so gekommen. Here's my story. Und jetzt kommt meine Geschichte. This is what God wants. Das möchte Gott. Now watch this. Schaut jetzt zu. For the mighty one has done great things for me. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Don't you believe that God wants to do great things for everybody? Glaubt ihr nicht, dass Gott großartige Dinge mit jedem machen möchte? Don't we believe that God wants those words to be the words of everybody? Glauben wir nicht, dass Gott möchte, dass jeder diese Worte aussprechen kann? And his mercy is upon generation after generation. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht. Why does God heal tonight? Warum heilt Gott heute Abend? Because my faith is so big? Weil mein Glaube so groß ist? No. Nein. The Lord said you can have faith the size of a mustard seed. Der Herr sagt, du kannst einen Glauben haben so groß wie ein Senfkorn. It is so small, it looks like it's a flea. Das ist so klein, es schaut aus wie ein Floh. It's so small, it looks like a little bit of grain of pepper there. Es ist so klein, dass es wie ein kleines Pfefferkorn ausschaut. That's not a seed, is it? Das ist doch kein Same, oder? Yeah, that's a seed. That's a mustard seed. Ja, das ist ein Same, ein Senfkorn Same. And the Lord says your faith can be that small tonight. Und der Herr sagt, so klein kann dein Glaube heute Abend sein. And you can move a mountain. Und damit kannst du einen Berg versetzen. Let's not focus on our faith tonight. Blicken wir nicht zu sehr auf unseren Glauben heute Let's Abend. Focus on his mercy. Konzentrieren wir uns auf seine Gnade. Because his mercy is from generation to generation. Weil seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht. Are we not a generation? Sind wir keine Generation? Right? Is our statement of faith not our statement of faith is Also unser Glaubensaussage ist to serve God's purpose in this generation with joy. Gottes Bestimmung in dieser Generation zu dienen mit Freude. Is it not? Oder? Yes, it is. Let's focus on his mercy tonight. Konzentrieren wir uns auf seine Barmherzigkeit heute his Abend. His compassion. Sein Mitgefühl toward those who fear him. Denen gegenüber, welche ihn fürchten. Do we fear the Lord tonight? Fürchten wir den Herrn heute Abend? Do we have regard for him? Schätzen wir ihn? Do we bow the knee? Beugen wir das Knie? To the creator of the universe? Dem Schöpfer des Universums? He has done mighty deeds with his arm. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Mighty deeds. Mächtige Taten. He has shattered those who were proud in the thoughts of their heart. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. God wants to do great things. Gott möchte großartige Dinge tun. But why would God do anything great again? Aber warum würde er noch einmal irgendetwas Großes tun? If I refused to show him my deepest appreciation for what he has already done. Wenn ich ablehne, ihm meine tiefste Wertschätzung auszudrücken gegenüber dem, was er schon getan hat. What is pride? Was ist Stolz? Pride is the refusal to show appreciation. Stolz ist es abzulehnen, Wertschätzung zu zeigen. It's indifference toward what God has done. Es ist Gleichgültigkeit dem gegenüber, was Gott getan hat. Why will people be separated from God for eternity? Warum werden Menschen für eine Ewigkeit von Gott getrennt sein? Pride. Stolz. Pride of the heart. Stolz des Herzens. A refusal to bow the knee to who God is. Ein Abweisen, die Knie zu beugen vor dem, was Gott ist. A refusal to lift the hand. Es ablehnen, die Hände zu heben. In appreciation for what God has done. Aus Wertschätzung für das, was Gott getan hat. A refusal to speak with the lips. Es abzulehnen, mit den Lippen zu sprechen. Sacrifices of thanksgiving. Opfer der Danksagung. In Hebrews 13:15. In Hebräer 15:13. Let us offer a sacrifice of praise. The offering of our lips. Lasst uns von unseren Lippen ein Opfer des Lobpreises geben. Not the offering of the heart. Nicht das Opfer des Herzens. Of the lips. Ein Opfer der Lippen. Express it to God. Sag es Gott. Ah, God knows I love him. Ah, Gott weiß doch, dass ich ihn lieb. Yeah, just like your wife knows. Ja, so wie deine Frau das auch weiß. Just like your wife knows. Genau wie deine Frau es auch weiß. I heard that my whole life. Das habe ich mein Leben lang gehört. As a child. Als Kind. Your mother knows I love her. Deine Mutter weiß, dass Why ich sie liebe. Why is she complaining? Warum beklagt sie sich? I go to work every day, don't I? Ich gehe doch auch jeden Tag zur Arbeit, that's oder? Great. That's wonderful, Dad. Das ist wunderbar, Papa. Wonderful. Schön. Maybe I'll go buy Mom flowers for her birthday. Vielleicht kaufe ich der Mama dann Blumen zum Geburtstag. God wants us to express. Gott möchte, dass wir ausdrücken. To express our appreciation. Unsere Wertschätzung ausdrücken. With our lips. Mit unseren Lippen. He wants to hear it. Er möchte es hören. From our lips. Von unseren Lippen. Now let's go back. Gehen wir zurück. He has shattered the proud. Er hat die im Hochmütigen zerstreut. I have seen God smash proud people. Ich habe gesehen, wie Gott hochmütige Menschen zerschmettert. That's why we pray for our enemies. Darum beten wir für unsere Feinde. You pray for them. Bete für sie. If somebody hurts you, pray for them. Wenn jemand dich verletzt, bete für die Person. Do you know why? Weißt du warum? Because if we don't pray, wenn wir nicht beten, that God gives them mercy, dass Gott ihnen barmherzig ist. Number one, they may be ignorant. Erstens sind sie vielleicht nur unwissend. And God can't help them. Und Gott kann ihnen helfen? Like he wants to, because no one is praying. Er kann ihnen nicht helfen, wie er möchte, weil niemand für sie betet. If they are ignorant, wenn sie unwissend sind, then God's mercy will change them. Dann wird Gottes Barmherzigkeit sie verändern. If they are arrogant, wenn sie aber hochmütig sind, God will shatter them. Wird Gott sie zerschmettern. Pray for your enemies. Bete für deine Feinde. Pray for them. Bete für sie. I've watched God. I could tell stories tonight. Ich könnte euch heute Abend Geschichten erzählen. But this goes on the internet, and I don't want phone calls tomorrow. Aber das geht aufs Internet. Ich möchte morgen keine Anrufe bekommen. I could tell stories of what God has done to proud people. Ich könnte Geschichten erzählen, was Gott mit stolzen Menschen gemacht hat. To proud pastors. Stolzen Pastoren. Evangelists. Stolzen Evangelisten, Predigern. Missionaries. Missionaren. Fathers and mothers. Vätern und Müttern. Christians. Christen. Of every kind. jeder Art, unbeliever, believer, Ungläubige, Gläubige, to watch somebody make a proud statement, zuzuschauen, wie jemand eine stolze Aussage macht. God hears it. Gott hört es. And God shatters the proud. Und Gott zerschmettert den Stolzen. He has brought down rulers from their thrones. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen. It wasn't people. Das waren nicht die Menschen. It was God. Es war Gott. And has exalted those who were humble. Und Niedrige erhöht. He has filled the hungry with good things. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt. And sent away the rich empty-handed. Und Reiche leer fortgeschickt. He has given help to his servant, to Israel his servant. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen. In remembrance of his mercy. Dass er gedenke der Barmherzigkeit. Why will God heal tonight? Warum möchte Gott heute Abend heilen? In remembrance of his mercy. Im Gedenken an seine Barmherzigkeit. As he spoke to our fathers, wie er zu unseren Vätern geredet hat, to Abraham and his offspring forever, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Who is Abraham's offspring tonight? Wer sind Abrahams Nachkommen heute Abend? Is it not us? Sind es nicht wir? Galatians 3:29. Galater 3:29. Is it not me and you? Sind es nicht du und ich? Are we not the children of Abraham? Sind nicht wir die Kinder Abrahams? Because we believe? Weil wir glauben? We are the very people that God was talking about to Abraham. Wir sind genau die Menschen, von denen Gott zu Abraham geredet hat. And in remembrance of his promise. Und im Gedenken an seine Verheißung. To generation after generation. Zu Generation von Generation zu Generation. His promise of mercy. Sein Versprechen der Barmherzigkeit. God will heal tonight. Deswegen wird Gott heute Abend heilen. In many different ways. Auf viele verschiedene Arten. You may not even know you've been healed. Vielleicht wirst du es gar nicht bemerken, dass du geheilt worden bist. God may be touching you in an area. Vielleicht berührt dich Gott in einem Bereich, that you are not even wise enough to pray for. Von dem du gar nicht weise genug bist, dafür zu beten. Now I want to show you one more verse before. Ich möchte euch noch einen Vers zeigen. We bring up our testimony tonight. Bevor wir das Zeugnis hören heute Abend. Römer 8:32. He who did not spare his own son. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont. Let those images of the passion of Christ come back to your mind. Lasst diese Bilder von der Passion Christi in eure Gedanken zurückkommen. God did not spare Jesus. Gott hat Jesus nicht verschont. But delivered him up for us all. Sondern ihn für uns alle hingegeben hat. How will he not also with him freely give us all things? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Are we going to earn it tonight? Werden wir uns das heute Abend verdienen? Are we going to work it up through a strong, powerful faith? Werden wir einen großen, starken Glauben hervorbringen? Or are we just going to rest in the presence of God? Oder werden wir uns einfach ausruhen in der Gegenwart Gottes? And say, God, here we are. Und sagen, Herr, hier sind wir. I need you to touch me. Ich brauche, dass du mich berührst heute. You are the same yesterday, du bist derselbe gestern, today, heute and forever. Und für immer. It says in Hebrews 13, Hebräer 13. Jesus, was healing people, Jesus hat Menschen geheilt, when he was on the earth. Während er auf der Erde war. Will he not heal someone tonight? Wird er heute Abend nicht jemanden auch heilen? Ich möchte jetzt Hagen now. Ich möchte die Hagen hinaufbitten und ich möchte, dass ihr Zeugnis anhört. Yeah, God healed her. Gott hat sie geheilt. And I went through that situation with her. Ich bin durch diese Situation mit ihr gegangen. I saw the tears, ich habe die Tränen gesehen. The fear, die Angst. And my heart was bleeding. Und mein Herz hat geblutet. And we prayed and it was, oh God, please. Und wir haben gebetet und haben gesagt, oh Gott, bitte. Not an operation. Keine Operation. Not a loss of a partial loss of vocal cords and all this stuff. Kein Teil herausnehmen der Stimmbänder. Please. Bitte. So here she is tonight. Hier ist sie heute Abend. She's going to tell you a little bit of her story. Sie wird euch ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen. Hagen's like our daughter. Hagen ist für uns wie eine Tochter. We love her very much. Wir lieben sie sehr. 1998. Mir wurde gesagt, dass ich Schilddrüsenüberfunktion habe. They told me that I had hyperthyroidism. Und damit begann die dreijährige schulmedizinische Behandlung. And so for 3 years I had medication. Und das hat nicht funktioniert. And it didn't help. Und dann haben die Ärzte mir 2 Alternative angeboten. And then the doctors gave me 2 other alternatives. Und ich hatte absolut keine Friede darüber. And I didn't have peace about either of them. Dann ich wandte zu den außerschulmedizinischen Therapien zu. And then I turned to another kind of therapy. Und dann haben die Ärzte gesagt, also Ärzte haben mich strengst und ernsthaft gewarnt, nicht zu machen. And the doctors were very seriously warning me not to go that way. Aber ich wollte alles, was mögliche, probieren. But I wanted to try whatever there was to help. Und ich hätte das nicht gemacht, wenn Gott mir nicht erlaubt hätte. And I hadn't done it. I would not have done it if God didn't give me the peace. Allein wegen der Kosten der Therapien. Because of the costs involved. Und aber ich habe 95% von der Kosten habe ich als Geschenk bekommen. But 95% of the costs were covered by someone as a gift. Und es waren sehr schwierige Zeiten. And it was very difficult time. Ich hatte sehr viel Angst. I was very afraid. Und war sehr unsicher und man ist einfach emotional sehr unstabil. And I was very uncertain and this affects your emotions very much. You just are unstable. Und ich kann sagen, dass die Gebete von vielen von euch mich dadurch getragen hat. And I can say that the prayers of many of you carried me through this time. Und wenn ich nicht mehr aushalten konnte und wenn ich nicht mehr wusste, dann bin ich zu Pastor Rob gegangen. And when I couldn't handle it anymore and when I didn't know what to do, I went to Pastor Rob. Dann er hat mit mir ganz objektiv meine Situation angeschaut. And he looked at my situation very objectively. Und wir haben im Knie gebetet. We got on our knees and we prayed. Und einmal er hat mir gesagt, and one time he said to me, ich bin mit dir in dieser Situation. I am with you in this situation. Und das gab mir solche Trost. And this gave me such comfort. Und während dieser Zeit ich erinnerte mich dieses eines Lied. And during this time I remembered a song. Wo es heißt, auch wenn du es nicht tust, it says, even if you don't do it, ich danke dir, I will thank you, alles wird zu guten, that, and I know everything works to the good. Auch wenn du es nicht tust, even if you don't do it, ich habe dich lieb, I love you, weil ich deinen Wille vertraue, because I trust your will. Und ich müsste Gott sagen, and I said this to God, Vater, du bist nicht verpflichtet, mich zu heilen. I said, Father, you are not obligated to heal me. Weil es gibt many viele verschiedene Wege, die du dadurch du mich segnen kannst und deine Güte zeigen kannst. Because there are many different ways where you can show your love and your goodness towards me. Ja, und aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mich heilen würdest. But I would be very happy if you would heal me. Aber wenn es nicht sein sollte, but if it shouldn't be, bewahr mich vor Bitterkeit. Then please keep me from becoming bitter. Und einige Monate vergingen. And a few months went by. Und ich war ganz hoffnungslos. And I had really no hope. Und dann am Anfang Jänner letztes Jahr. And then at the end of January last year. Gott hat mir diesen Satz in einer ganz persönlichen Weise gesprochen. God spoke to me this sentence in a very personal way. Du bist geheilt. He said, you are healed. Und ich war unsicher, aber ich habe keine Medikamente mehr genommen, ich habe keine Behandlung mehr bekommen. And I was uncertain, but I didn't take any more medication and I didn't have therapy. Ja, und ich fühlte schon anders. And I felt different. Und dann ich müsste eine medizinische Bestätigung holen. And I had to get a medical confirmation. So am Ende Jänner letztes Jahr. So at the end of January last year. Habe ich noch einen Bluttest gemacht. I had a blood test. Und es war in Ordnung. And it was okay. Und es ist schon fast 2 Jahre her. And it's been 2 years now. Und ich habe keine Beschwerden mehr. And I have no more symptoms. Und das war eine große Lektion über ganz zu ihm gehört zu sein. And this was a great lesson in really belonging to him. Und ich habe auch dadurch gelernt, mich besser zu kümmern. And I also learned to take care of myself better. Und um meine Gesundheit. And to take care of my health better. Und Gott hat mich nicht nur geheilt, sondern er hat viel mehr anderes auch gegeben. And God not only healed me, but he gave me many other blessings. We'll just close with 1 Thessalonians 5. Ich möchte abschließen mit 1. Thessalonicher 5. Vers 16. Rejoice always. Freut euch alle Zeit. What does the word always mean? Was bedeutet das Wort alle Zeit? Always. Immer. Not sometimes. Nicht nur manchmal. Rejoice always. Freut euch alle Zeit. Pray without ceasing. Betet unablässig. In everything give thanks. Sagt in allem Dank. For this is God's will for you in Christ Jesus. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. To give thanks. Dank zu geben. To show appreciation to God for what he has done. Gott Wertschätzung zeigen für das, was er getan hat. To worship Jesus Christ. Jesus Christus anzubeten. To live in appreciation. In Wertschätzung zu leben. To give our deepest thankfulness to him. Ihm unsere tiefste Dankbarkeit geben. We're almost home. Wir sind fast schon zu Hause. A few years. Paar Jahre noch. All of us will be home. Dann werden wir alle zu Hause sein. 60 years, how many people will be here except the kids? In 60 Jahren sind nur noch die Kinder hier. Right? God wants to do wonders. Gott möchte Wunder tun. But here's the closing principle. Jetzt kommt noch ein Prinzip zum Abschluss. Let's not let the devil get in there. Lasst uns nicht zulassen, dass der Teufel dazwischen kommt. Because of temporal circumstances. Wegen zeitlichen Umständen. And get us to refuse to give God our appreciation. Dass uns dazu bringt, dass wir es ablehnen, Gott unsere Wertschätzung auszudrücken. To blind us from all that God has already done. Dass uns den Blick versperren kann für alles, was Gott schon getan hat. Let's live a life of thankfulness. Leben wir ein Leben der Dankbarkeit. If God never did a single thing for us, wenn Gott niemals auch nur eine Kleinigkeit für uns getan hätte, if the price of being a Christian, wenn der Preis, ein Christ zu sein, I'll give you salvation, wäre, ich gebe dir Errettung on one condition, mit einer Bedingung. You can't eat anything anymore. Du darfst nichts mehr essen. You can't drink anything anymore. Nichts mehr trinken. You've got to die of starvation. Du musst den Hungertod sterben. Then you can come to heaven. Dann kannst du in den Himmel kommen. We say, okay, no problem. Würden wir sagen, kein Problem. No problem. If I can come straight to heaven, no problem. Kein Problem. Wenn ich so gleich in den Himmel komme, kein We'd Problem. We'd be praising the Lord. Thank you. Thank you. Wir würden den Herrn preisen. Danke, danke. And yet he wants to give us all things. Und doch will uns alle Dinge geben. He gave us his son. Gab uns seinen Sohn. Will he not also give us all things freely? Wird uns nicht auch alle Dinge freizügig geben? And yet there's no expression to God of thankfulness. Und doch gibt es keinen Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Sometimes. Manchmal. But many times there is. Aber oft gibt es sie. So let's Go into the Lord's Supper tonight. Gehen wir zum Abendmahl heute Abend. And let's believe all that God wants to do. Und lasst uns alles glauben, was Gott tun möchte. God's not looking at my great faith tonight. Gott schaut nicht auf die Größe meines Glaubens heute Abend. God is merciful. Gott ist barmherzig. From generation to generation. Von Generation zu Generation. God would be glorified. Gott wäre verherrlicht. To give us stories. To give us a story. Uns Geschichten zu geben. Could you imagine when he was looking for Mary? Könnt ihr euch vorstellen, wie er nach der Maria gesucht hat? When he was maybe saying to the angel Gabriel. Vielleicht sagte er zum Engel Gabriel. I gotta pick myself a woman down there. Ich will mir da unten eine Frau aussuchen. It's gonna be quite a great story. Das wird eine super Geschichte. Yeah, she's gonna be the son of you, or my son. What's that? Sie wird deine Mutter sein. Let's find a virgin. Finden wir uns eine Jungfrau. The only problem is that das einzige Problem ist, she's going to be really happy about it. Sie wird sehr erfreut sein drüber. Do we want that? Wollen wir das? Is that the way God's thinking? Denkt Gott so? Do you think that God is sitting in heaven not wanting to do something in our life? Glaubst du, dass Gott im Himmel sitzt und nichts in unserem Leben tun möchte? Or is it the opposite? Oder ist es andersherum? Does it glorify God when someone stands up? Verherrlicht es Gott, wenn jemand aufsteht? And can say, this is what God did in my life. Und sagen kann, das hat Gott in meinem Leben getan. This is the strength of our community. Und das ist die Stärke unserer Gemeinschaft. This is the story that we take to the world. Dies ist die Geschichte, die wir in die Welt tragen. We are the children of the living God. Wir sind die Kinder des lebendigen Gottes. And this is what he's done for us. Und das hat er für uns getan. So let's have the men come up and prepare everything. Wenn jetzt die Männer nach vorkommen und alles and the worship vorbereiten. Team. Und das Lobpreisteam. We'll have some people standing in the front here tonight. Es werden hier vorne welche stehen. If you need prayer for something, wenn ihr Gebet braucht für etwas, then come up and one of the gentlemen will pray with you. Dann kommt nach vorne und einer der Herren wird mit euch beten. Right now we have a group of people upstairs praying on their knees. Wir haben zurzeit oben im Büro eine Gruppe von Menschen, die betet auf ihren Knien. For you. Für euch. And in the coming months, und in den kommenden Monaten wollen wir hören, was Gott für dich heute Abend getan hat. Amen. Amen.